aus, ihr tragt uns bis in alle Zeit. Macht ihr für uns weiter, wenn wir nicht mehr können. Ich weiß, dass